Tachchen und herzlich willkommen beim Fuck-Kittete oder auch der bessere Name, der eindeutig beste Name überhaupt. Verpennt, omnipräsent, kompetent, konsequent, dekadent, im Trend. ein Podcast von mir, Marc und... Hallo! Darf ich den Namen Victor. Sagen? Ich bin Victor, hallo. Ist verboten. Okay. Ich muss mich gerade einfach nur daran erinnern, wie wir mal einen YouTube-Kanal gestartet haben. Das war ganz lustig. Willst du so, wirklich damit 2000, wann war das? 2013, glaube ich? Ich weiß nicht, es ist lange her. Und ich weiß, er existiert noch. Das musste mich gerade daran erinnern irgendwie. Nee, die Videos sind offline. Ja, die Videos sind alle offline oder nur auf privat gestellt? Auf privat gestellt, ja. Okay. Genau. Ja. Die komplette Struktur fängt quasi an damit, was diese Woche passiert. Victor, willst du anfangen? Was diese Woche passiert? Ich habe mir tatsächlich auch eine Liste gemacht. Und ich weiß jetzt auch nicht genau, wir haben uns jetzt nicht vorher irgendwie abgesprochen, was genau relevante Themen für uns waren, aber grob gesagt, glaube ich, Brexit. So, ja. Ist schon ein Thema, was uns, glaube ich, alle angeht. Dann, ja, wir können auch direkt eigentlich damit anfangen, würde ich sagen. Das ist, glaube ich, das relevanteste Thema der Woche gewesen. Ah, es ist diese Woche dann passiert. Es ist diese Woche. Das war ja so, dass die letzten Wochen halt beschlossen wurde, dass die Mai bis diese Woche Montag einen Plan B haben muss für Brexit. Und genau, der Plan B wurde. Der Plan B war der Plan A. Ja, also. Nur, dass sie halt. Wie war das denn mit Nordirland, zwischen Nordirland und Irland keine harte Grenze haben will? Ja, genau, also es war quasi Plan A, bis auf das sie gesagt hat, dass quasi der Backstop nicht so existieren soll, wie er jetzt besteht. Also es ist quasi Plan A ohne Backstop, aber was quasi Plan A sowieso schon war, wenn man so will, weil die hat es ja versucht, aber nicht hinbekommen. Ja, genau, der wurde ja mit der Mehrheit in diesem, wie heißt es bei dem, ich fand den Namen total lustig. Und House of Commons. Ja, auf Deutsch heißt es Unterhaus, glaube ich. In dem Unterhaus. Nein, das ist halt einfach das Unterhaus. Es ist einfach bei uns auch Unterhaus. Es gibt es ja bei uns auch Bundestag und Bundesrat. Ja, genau, aber. Und bei denen ist es quasi. Ich fand den Namen. Ich glaube nämlich, das House of Lords, wenn du einmal Lord bist, im House of Lords, bist du da, glaube ich, lebenslang. House of Lords wird lebenslang gewählt. Also, wenn du da einmal Mitglied bist oder so. Ja, das ist super seltsam am britischen System. Das ist wirklich super seltsam. Also, okay. Na gut. Ist deren Suppe. Aber ich fand den Namen einfach ganz lustig, dieses Unterhaus. Genau, und im Endeffekt, was ist daraus... Also, der Plan A wurde mit Mehrheit abgestritten. Ja, Plan B war ja quasi... Plan B war dasselbe. Und soweit ich weiß, jetzt ich habe heute nochmal was darüber gelesen. Oder war es heute? Egal, jedenfalls, dass Europa halt sich nicht wirklich darauf einlassen will, auf diese Debatte. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich kann das auch irgendwo verstehen, dass die Briten nicht einfach das eine fordern können, also austreten können und dann einfach irgendwelche Sachen fordern können. Andererseits ist diese harte Grenze halt eine harte Grenze und die könnte halt... Da kenne ich mich halt nicht so, also ich habe das nicht mitbekommen, aber da gab es ja anscheinend gar nicht mal so vor so langer Zeit erst einen Bürgerkrieg. Du meinst quasi, ja genau. Zwischen Irland und Nordirland. Die Independence of... Also ich weiß schon, quasi. Was es ist, aber ich wusste nicht, dass es irgendwie da mit dieser harten Grenze irgendwie zusammenhängt, aber ja, das macht ja auch Sinn. Das Problem ist halt, dass es immer noch, also man merkt das halt, dass es da immer noch Spannungsfelder gibt. Ja genau, und man hat Angst, dass gerade Großbritannien und Irland und dann, ja. Wenn Nordirland einfach jetzt auf einmal quasi nicht mehr wirklich, obwohl sie auf einer Insel sich befinden, eine harte Grenze ist, könnte es halt zu noch größeren Spannungsfeldern kommen, die es keiner möchte eigentlich. Ich meine, es ist, also das wäre, ich verstehe auch nicht, wieso, also doch, ich verstehe schon, weil Irland, warte, was gehört jetzt zu Großbritannien? Nordirland oder Irland? Was? Wie? Warte. Irland gehört zu dem Vereinigten, zu Nordirland ist Mitglied des Vereinigten Königreichs, also UK. Genau. Und Irland an sich ist einfach nur ein Ist einfach Land, das nur Irland, quasi genau. Mitglied aber der EU ist. Genau, ja gut, das ist nämlich der Knackpunkt. Ich habe immer gedacht, wieso die das nicht einfach unter sich klären können, dass sie einfach da coole Grenzen haben, also nicht viel verändern. Aber die EU wird wahrscheinlich was dagegen haben, wenn Irland sich auf irgendwelche Deals einlässt. Deswegen. Ja, es geht auch einfach, ja genau, es geht vor allen Dingen darum, dass es halt nicht so einfach geht. Also klar, die Großbritannien hat auch gesagt, wir wollen einfach mehr Zeit haben für die Grenze quasi, dass die Grenze erst, dass sie keine harte Grenze werden soll, weil das halt wegen dem Spannungsfeld und dann, dass sie dann einfach quasi die nicht permanente Grenze, also jetzt erstmal da wieder freier Personenverkehr ist, bis quasi Großbritannien und Irland eine Einigung für haben, wie sie das fortführend machen werden. Das war ja auch so ein Vorschlag, aber das Problem ist halt, es gibt halt mit so einem Pseudo-Brexit, ist es halt we weder die EU-Freunde sind damit glücklich, weil, naja, wir sind quasi noch an die EU gebunden, was Gutes ist, aber wir haben auch noch den freien Personenverkehr und alles, aber Dienstleistungen und halt die vier Freiheiten. Aber wir haben nicht mehr ja, Mitspracherecht. So, das ist so ein bisschen wie das. Das ist ja jetzt immer mehr das norwegische Prinzip im Gespräch, wo quasi Norwegen ist ja auch kein Mitglied der EU, Aber die aber haben, ja, ich weiß, was du meinst, die was du meinst. bezahlen auch mit in die EU-Kasse mit ein und haben auch quasi volle ja, sie haben auch die alle, also freier Markt, die vier Freiheiten sind auch mit dabei Ja, genau, quasi, die haben es mit profitieren im Endeffekt von ratifiziert. denselben Sachen wie halt Ja, genau, EU-Staaten. aber sie haben halt kein Mitspracherecht, sie haben keine Stimmen Ja, das nicht. im Das wäre vielleicht, das wäre, glaube ich, eine. Ja, es könnte eine Option sein Ja, für. genau, das ist aber genau das, was man ja eigentlich nicht will, ist, dass Ja, man immer noch eben. Gesetze akzeptieren muss und Geld zahlen muss und dann kein Mitspracherecht hat. Das ist ja quasi einfach jetzt nur ein Downgrade, wenn Ja, man ist es eigentlich auch. will. Ich mal ganz ehrlich, also die neuesten Abstimmungen zeigen ja auch, dass die alle gegen Brexit sind da drüben. Also, oder die viele mittlerweile gegen den Brexit sind. Naja, es waren ja auch vorher schon viele. Ich meine, wie viel waren es? 52% oder so, die dafür Es gestimmt war, haben? glaube ich, aber darauf, dass du mich nicht festnagelst, ich glaube, das war 51%, das war noch knapper, die dafür waren. Weiß Beziehungsweise gar 49, die nicht. dagegen waren. Das war halt, also es war, ja, schon klar, es war halt 50-50. Das ist halt das Schlimme an dem Brexit, dass so viele Menschen einfach jetzt unglücklich sind mit der Situation. Wobei, ich meine, ich habe gelesen, dass die Wirtschaft in Britannien jetzt besser geworden ist. Nee, es ist jetzt für 51,9% Ja, gut, der Wähler wird, also es waren dann grob 52%, 42%, ja. die für Austritt Also für gestimmt die ist haben. die Wirtschaft anscheinend besser geworden, aber für uns wird es nicht so gut laufen, Naja, glaube ich. es gab schon gerade im Finanzsektor Probleme. Also es ist ja quasi, Finanzhauptstadt ist ja eigentlich London. Die haben ja ihr eigenes kleines Distrikt da mit ihren eigenen Gesetzen. In London. Und da haben sie schon viele Stellen abgebaut, weil es halt sehr unsicher ist. Und man hat auch, ich glaube, es war das Ironische, da will ich mich jetzt auch nicht festlegen, dass Tee irgendwie zeitweise teurer geworden Stimmt, war. das habe ich auch Das gelesen, ja, dass war Tee teurer war. relativ ironisch irgendwie von sich. Also, dass einige Produkte einfach schon quasi die Wirtschaft schon sehr damit geschwankt haben. Und wir wissen halt auch nicht, was passiert, wenn dann, also noch sind ja alle EU-Regelungen und sowas geltend Ja, genau, in bis, ich Großbritannien. meine, bis Soll das März. jetzt im 29. März, da Ja, ist dann genau. vorbei offiziell, soll das da dann quasi zu Ende gehen? Weiß man nicht, was dann passiert und was da dann wirklich auch los ist. Also, wie das dann weitergeht. Weil ich glaube auch Herr Trump hat gerade seine eigenen Probleme. Ich meine, der Shutdown, der längste Shutdown überhaupt, ist jetzt gerade vorbei geworden. Gute Oder Transition, heute. Mark. Ja, ich weiß nicht mehr, mein Profi. Ist heute vorbei. Und da hat er ja quasi eins zu eins alles niedergelegt. Also hat sich ja, er ist, hat ja quasi zurückgerudert mit seinem. Also er sagt, er möchte seine Mauer immer noch haben, aber erstmal für das. Die gute Mauer. Für das Abkommen hat er nichts dafür bekommen, wirklich. So. Ja, ich habe dich ja gestern schon gefragt und ich verstehe es immer noch nicht so ganz. Also, wieso müssen die Leute da. Also, was war sein Ziel damit, diesen Shutdown zu erzwingen? Das Ziel, das war der Senat. Der Senat besteht. Ist es der Senat? Nee, es ist. Ich glaube, es ist der Senat. Der jetzt aus. Da sind ja jetzt die Demokraten in der Mehrzahl. Ja, stimmt, das meintest du gestern auch. Und oder ich verwechsel immer, ob es der Kongress oder ob es da einen Unterschied gibt, weil. Es ist das Repräsentantenhaus der Senat. Auf alle Fälle, es ging darum, dass das quasi die Leute halt nicht deine Mauer finanzieren wollten und quasi, weil er immer gesagt hat, dass er das machen wird, ja. Auch mit Dekreten durchsetzen wird, notfalls. Auch wenn ich nicht weiß, wie das machbar sein soll. Haben die ihm dann einfach komplett das Geld abgedreht und gesagt, jetzt, wenn du sagst, du wirst das Geld so schwachsinnig verbrauchen und deine ganze Arbeitskraft quasi dafür verbrauchst, für sowas Sinnfreies. Ach, das war gar nicht Trump, das war gegen Trump. Nee, das war gegen Trump. Ah, das waren okay. Die Demokraten. Ja, dann verstehe ich das. Dann ein paar macht das republikanische Sinn. Rebellen, die das nicht wollten. Dann macht das Sinn. Ja, ich habe mich mit der Thematik nicht so sehr beschäftigt, weil mich Trump irgendwie. Und Trump wollte quasi ja, also hat die Demokraten aber wieder dafür aufgefordert, dass dazu ein Stopp kommen können. Und es gab auch Demonstranten relativ viel, also Demos, die gegen den Shutdown waren, aber jetzt ganz zum Schluss hat er sich dann quasi doch, also ist Trump quasi eingeknickt. Hat sich dann quasi ja genau, gestern Nacht für Gunsten der Demokraten quasi entschieden und hat seine Mauer nicht bekommen. Ob er jetzt weiter mitmacht, aber das ist halt schon, glaube ich, auch gerade in seiner in Umfragen für Trump, glaube ich, ziemlich Knicks, weil er sagt, er will seine Mauer, er kriegt jetzt seine Mauer nicht und auch dieses, ich meine, wie lange war der Shutdown jetzt? Das weiß ich nicht. Ich habe zu dem Shutdown keine genaueren Daten. Auf alle Fälle war das ja der längste Shutdown überhaupt. Das ist halt, aber sehr, sehr lange. Ich glaube, also ein paar Tage mindestens. Wenn nicht sogar sogar länger. Also ich habe das erst vor ein paar Tagen mitbekommen, sage ich mal so. Weil dann halt diese großen Gespräche kamen. So, ja gut. Aber ja, das ist ja doch nicht seine Mauer. Er kriegt doch nicht seine Mauer, nee. Der arme Junge. Der wollte doch nur seine Mauer haben. Ja, also jetzt geht's ja langsam auch. Wie lange ist er jetzt schon? Ja, ist jetzt schon ein Weilchen, ne? 2016, doch, 2016 ist wurde er gewählt. Ja, ich glaube schon. Es sind, als ob das jetzt schon 3 Jahre, da doch, das dürfte hinkommen. 2016. Ja, 2 Jahre, nicht mal ganz, also ein bisschen mehr als 2 Jahre, weil ja. Wann wählen die immer? Wählen die auch immer im Herbst irgendwann? Die wählen Ende des Jahres, ja. Aber ja, dann beginnt ja jetzt auch wieder der Wahlkampf für den. Meinst du, er hat eine realistische Chance, nochmal Präsident zu werden? Es sind viele Leute von ihm tatsächlich sehr überzeugt im Land. Also es ist halt. Ja, das habe ich auch. Es ist halt, dass er kein Mensch des freien Marktes, ja, definitiv. Er ist für Restriktionen und was drum und dran. Aber Migration ist ja bei ganz vielen oben, ganz weit oben. Dann sagt er quasi, dass er sich für alte Jobs, die quasi jetzt obsolet werden und auch für den Grundverbraucher einsetzt, also gegen quasi ja, diese Umweltverordnung alles, die er nicht einsetzen möchte, stimmt. Er will die Wirtschaft wieder anschauen. Da gab's ja auch was, ja. Und es gibt ja viele Leute, die ja wirklich überzeugt sind, dass quasi ein starker oder ein Trump starker Anführer ist, den es auch war. Und auch nicht nur da, auch in Südamerika gibt es viele Stimmen für Trump tatsächlich auch. Das ist so ähnlich wie bei Putin, habe ich das Gefühl. Der hat auch also sehr, sehr viele Anhänger und. Ja, ich glaube, aber er hat halt nicht so viele Oppositionelle. Ja, das stimmt auch wiederum. Weil die irgendwann aus magischer Art und Weise verschwunden sind. Beziehungsweise sind die auch nicht so relevant, sage ich mal, wie Putin. Dem kann halt einfach was auch. Ja, die Popularität. Ja, aber ich meine ja, die Popularität, was die Popularität angeht, hat Putin bei jedem oberste Hand. Und das ist eigentlich ein nice Spiel für ihn, jedes Jahr zu gewinnen. Ja, jedes Jahr, jedes Mal zu gewinnen. Ja, aber jetzt, also jetzt ist halt natürlich jetzt diese komische Demokratin da, die auch unbedingt Präsidentin werden wollte, die hat ja jetzt quasi dann ihren ersten Sieg einkassiert gegen Trump. Das ist ja auch schon mal schlecht für quasi die Wahl. Aber es gibt halt, und naja, dass seine Politik nicht 100% Anklang hat, ist ja da, zeigt ja allein schon, dass quasi das Repräsentantenhaus von den Demokraten eingenommen wurde. Also quasi in den Midterms-Elections. Und das zeigt ja auch schon, dass quasi er nicht unbedingt der beliebteste ist. Wobei das war bei Obama, glaube ich, auch so, dass der die Repräsentantenhaus verloren Das hat. bleibt auf jeden Fall spannend. Ich würde erstmal einschätzen, dass er definitiv eine realistische Chance hat, das zweite Mal Präsident zu werden, weil er hat wirklich sehr, sehr viele Anhänger und sehr, sehr viele Leute, die wirklich überzeugt sind von ihm. Aber auch gleichzeitig sehr, sehr viele Gegner. Aber solange für ihn gestimmt wird, ist alles gut. In Anführungszeichen alles gut. Aber ja, mal Ja, schauen, das wie es stimmt. wird. Aber ich meine, auf alle Fälle, was glaube ich auch wieder für ihn steht, und dann können wir gleich mal zum nächsten Thema gehen, ist ja den ganze Kram in Venezuela, der hat er ja auch quasi sofort, obwohl Shutdown war, gut sein Mist zugegeben. Also es gibt ja jetzt quasi Maduro und, warte, ich habe den Oppositionisten schon wieder vergessen, den Namen. Und der Präsident der Irgendwas mit Opposition, G war das. ja, die Opposition wollten ja dann quasi, es kam ja zum Wahlbetrug. Guaido, ja, genau. Genau. Juan Guaido oder wer immer. Und Juan Guaido, ja. Maduro, weiß nicht, wie man ausspricht. Ich bin nicht gut. Also ich habe ja Maduros. tatsächlich Familie in Maduro. Venezuela, deswegen ist das gar nicht so uninteressant. Die lebt ja relativ lange schon. Das war ja, wenn du die Venezuela in den 70er Jahren angeguckt hast, da war es, oder 60er, ist ja noch, da war es ja quasi das aufstrebende Land, wo jeder dachte, das wird das zweite Saudi-Arabien, so ein bisschen, weil ja dann auch quasi, es gab ja die Zeit wo dann die Saudis einfach mal einen Ölhahn zugedreht haben und dann musste jeder von Venezuela auf einmal Öl kaufen und da haben sie ja dann Geld ohne Ende gemacht, aber leider nicht gut gewirtschaftet und danach, nachdem dann quasi der Ölpreis wieder gesunken ist, ja, Korruption und alles hat es dann ziemlich gut gemacht und auch die ganzen sozialistischen Regime. War da wieder Farbe jetzt ganz Ja, nah naja, schon. es war, es ist, also man muss ja schon recht geben, dass quasi zu viel ausgegeben und vor allen Dingen zu viel Korruption, weil ich meine, die Korruption geht so weit, dass quasi jetzt einfach die Ölraffinerien einfach nicht vernünftig laufen, sodass sie einfach nicht mehr vernünftig Öl ja, aus der Erde ziehen können und somit de facto das größte Öldepot, was es überhaupt gibt, haben, aber das nicht nutzen können. Das ist wirklich, ja, eine schlechte Situation für die. Auch wenn ihr Öl qualitativ, glaube ich, schlechter ist als das von den Saudis. Ja, aber die haben Öl. Öl ist Ja, Öl erstmal. das haben sehr, sehr viel auch. Und zu Öl kommt dann auch immer noch Gas, ne? Das darf man nicht vergessen. Also, was ich Was auch mitbekommen viel. habe, ist halt, ne, der Wahlbetrug und dass hier Amerika den anderen Dude anerkannt haben. Ja, genau. Amerika hat den Offiziellen als den, Der hat sich auch also. selbst ernannt als Ja, das, Chefspräsident. es gab da so eine, er hat so eine Volksversammlung verurteilt und da wurde Ja, er halt Staatschef, gewählt. sorry. Und dann hat er sich quasi selbst als der legitime Staatschef, ja. Staatschefpräsident von Venezuela bezeichnet und quasi, dann gab es ja auch noch das Problem, dass dann das Militär sich irgendwann auf die Seite von ihm gestellt hat, also von Honduras wieder und dann gesagt hat, nee, wir wollen hier keinen Krieg ansetzen, aber wir stehen auf seiner Seite. Und jetzt hat er quasi dann auch erst Maas, also unser Außenminister, hat dann gesagt, ja, wir sind auf alle Fälle für demokratische Neuwahlen und auch Aber innerhalb der stellen 7 Tage. Die ja, haben ein er Ultimatum gestellt. Ja, genau, das haben sie heute gemacht, Ja, heute genau. Morgen. Heute Morgen hat dann quasi ich glaube, Spanien, Frankreich Und und Deutschland. Deutschland, Ja. genau, haben jetzt ein Ultimatum gesetzt, dass quasi innerhalb von 7 Tagen es zu einer demokratischen Wahl kommen muss, damit quasi die Freiheit der Verwirklichung und alles der Venezuelaner, wie heißen die denn? Venus, die Venusianer? Venus, nein, keine Ahnung, Die Venus, so. Venus. Venezolana. Die Berliner, Erotikmesse. Ja, genau, die Venus. Oder ich meine natürlich der Planet. Oder die Göttin der Liebe, glaube ich, auch noch. So was ist noch großartig passiert, ist, glaube ich, nur... Ich habe mir Tempolimit, ich weiß nicht, wie relevant, also für mich ist sie, also komplett mich in Ordnung, auch mich interessiert nicht. Eigentlich auch nicht, genau. Shutdown haben wir geredet. Aber Tempolimit ist tatsächlich relativ kontrovers. Es ist ziemlich ja, witzig. Kontrovers ist es, natürlich. Also wenn man sich zum Beispiel, was ja auch da, was da zu gut passt, ist ja, ist, dass die, der Kohle, Braunkohleausstieg. Genau, da das ja habe ich mir auch noch aufgeschrieben. Da gibt es ja eine Statistik für, dass dann quasi, glaube ich, knapp 56% oder so, oder sogar ein paar mehr, fast 60% irgendwie sowas, gesagt haben, ja, sie sind für einen schnellen Kohleausstieg, Braunkohleausstieg, weil die Umwelt ist wichtig und alles drum und dran. Ja. Wenn es aber dann um die Autobahn ging. Und ich meine, 130 ist nicht gerade eine Limitierung, wo man sagt, Heidewitzka, das ist schon ganz schön langsam. Will ich nämlich auch nicht sagen, aber Leute wie Fabia oder ja, gewisse Leute brauchen dieses Feeling, dass man irgendwie das Gefühl hat, jeden Moment kotzen zu müssen. Also ich meine, klar, man kann schneller fahren als 130, gerade wenn man einen relativ sportlichen Wagen hat. Ja, also bis 200 gibt es schon Leute, die ich, also es gibt bestimmt aber, Leute, die aber, auch 250 aber das, fahren, das, was den Kick doch gibt, ist doch diese Beschleunigung. Und die Beschleunigung ja, hast stimmt. Du hast bei 130, 140 hast du nicht mehr so eine ordentliche Beschleunigung. Das, also außer du hast wirklich einen Sportwagen oder einen vernünftigen, also Luxuswagen. Wenn du so einen Polo hast oder so, dann wirkt das, glaube ich, nicht mehr so schön. Aber ich bin kein Autofahrer. Ich bin auch kein Autofahrer, also noch nicht, aber mich würde es auch als Autofahrer nicht interessieren, weil 130 schon, also jeder, der Autobahn gefahren ist, weiß, wie schnell 120 ist ungefähr. Ja, aber da gibt es ja dann tatsächlich relativ, es sind glaube ich nur noch knapp über 40% dafür, obwohl es ja quasi auch umweltrelevant ist und auch sicher ist. Ja, und das ist halt auch noch ein Punkt, der mich eher interessiert, einfach, dass, meine Güte, dann fährst du halt 40 km/h weniger und das tut halt der Umwelt einfach viel, viel besser. Aber, ja, das stimmt. Naja, sind halt nicht alle. Aber es gibt auch in letzter Zeit, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, aber in letzter Zeit gibt es, ich glaube, es war der Pneumologenverband, also der Verband der Lungenärzte. Ja, ich habe was. Hat gesagt, dass Stickstoffoxide ja gar nicht gesundheitsschädigend sind. Oh, also beziehungsweise echt? Ein großer, nein, die offizielle Stellungnahme ist immer noch, dass es schwer gesundheitsschädigend ist, dass es mehr Fälle von Asthma und bla und sonst was gibt. Aber es gibt jetzt eine ganz große Bewegung, die auch so eine Unterzeichnung gemacht haben, die sagen, dass das quasi, also die Studien, die es dazu gibt, quasi, ja, weil du kannst ja nicht sagen, dass größere Asthmafälle jetzt wirklich für in den Städten oder Gesundheitsrisiken in den Städten, die es gibt, einfach für sonstiges Anfälle von der Lunge direkt auf die, ja, den, wie heißt das hier, Stickstoff, Oxide, die in der Luft sind, oder die Milligramm an Stickstoffoxiden, die da in der Luft sind. Und ob das daran wirklich liegt, weil da ja auch ganz viele andere Faktoren drauf kommen, dass man sich in der Stadt, die Leute in der Stadt weniger bewegen und so weiter und so fort. Und deswegen, dass man das nicht speziell nur darauf stellen kann. Und das ist deswegen, also die Behauptung, es gab noch keinen Toten ja, wegen gut. Den Werten. Ja. Und es wird auch weiterhin keine geben und das ist alles nicht so ganz richtig und es muss nicht unbedingt schädlich sein. Und das ist ein großes Argument dafür ist ja auch noch, dass ich glaube, in Amerika sind die Werte so bei 120 Milligramm oder so schon inzwischen. Wir reden ja hier über 60, glaube ich. Ja, bei 40, denen ist es halt 60. Höher, das stimmt. Also höher als Und da ist es ja, also ist jetzt da quasi auch nicht viel, viel schlimmer. Und wenn wir die und die Diesel dürften weiterfahren, wenn auf unseren Straßen quasi dieselben Grenzen wären. Deswegen sagen viele, dass es das ein bisschen Humbug ist, die Gesundheitsschäden, aber ich weiß nicht, also ja, ich persönlich merke schon, dass es nicht gut tut und ich glaube auch, dass also ich möchte mich keinem Facharzt da die Kompetenz entwenden, aber es gibt ja, ist ja tatsächlich ein Streit, der jetzt entstanden ist und glaube ich, also jetzt gerade wegen der Debatte der Geschwindigkeitsreduzierung, glaube ich, auch noch ziemlich wichtig. An sich bin ich eigentlich wirklich dafür. Also ja, also ich fand es auch vernünftig das, und ich ja, genau. Ich finde es eigentlich auch alles, ja, ich finde das super vernünftig und für mich wäre das jetzt nicht so ein Ding, wo ich denke, oh nein, ich werde hier in meiner Freiheit eingeschränkt, dass ich nur 130 fahren darf. Aber Nee, wer das. weiß. Mal schauen. Eine ganz große Sache, die auch, glaube ich, neulich paar Statistiken, ich glaube, von der. Alle im Auftrag gegeben von der ARD, aber von irgend so einem Immobilienvertrieb waren die Miet von die Mietpreise, wie die jetzt quasi, wie viele Leute sich die Miete quasi leisten können Okay. in den jeweiligen Orten. Guck mal, ob ich die noch schnell finde. So, das kannst du ja irgendwas, weiß ich, hab du. Also, Ansonsten, ich weiß nicht, du bist ja, du hast ja auch Wohnung gesucht in letzter Zeit, oder ich nicht? habe, nein, nicht direkt, also ich habe jetzt in letzter Zeit gar nicht mehr Wohnung gesucht, weil das in meine Planung nicht mit eingeht, aber ich habe vor einem Jahr Wohnung gesucht, das stimmt. Haben Ja, wir auch zusammen und mit ja, da hab ich auch ein paar, besprochen. also ich hatte auch ein paar geguckt, aber also da bist du ja auch drauf gekommen, dass es viele Wohnungen teurer sind, auch gar, also Ja, wirklich teuer sind, auch ja. wenn du jetzt, also wir wohnen ja in Berlin und zwar in, ja, im Westen, also Wilmersdorf, Steglitz, in der Region, und da ist ja alles sowieso schon überteuer gewesen, Das stimmt, aber also wir wenn man wohnen schon in einer jetzt. sehr, sehr teuren Gegend, das stimmt. Aber in Neukölln sind die Preise jetzt quasi auch massiv gestiegen. Also es ist ja nicht so, dass man einfach nur sagen kann, dass What? grundsätzlich die Preise. Ja, es ist, also Krass. Neukölln ist quasi immer noch, auch Kreuzberg ist super teuer geworden. Das darf man tatsächlich leider einfach nicht unterschätzen. Wo ich weiß, also es gibt in Spandau relativ, also ab und zu sehe ich immer mal wieder Angebote, die sehr, sehr, sehr günstig sind. Also sagen wir so, Spandau ist ja auch wirklich ganz weit draußen. Nein, Spandau ist nicht mehr wirklich ganz weit draußen. Spandau ist einfach schlecht erreichbar mit den Öffis. Mit dem Auto brauchst du 20 Minuten, das ist gar nicht so weit weg. Aber einfach diese schlechte Erreichbarkeit mit den Öffis ist einfach auch so eine Sache, die mich zum Beispiel stören würde, wo ich, also ich würde ungern nach Spandau ziehen ohne Auto. Witzig. Ja, gut. Ja, in Spandau wohnen doch eigentlich aber auch meistens, also so am Rand, da sind doch Gren die Rentner oder halt so ältere ja. Leute, die sich quasi auch so wirklich ganz eigene Häuser kaufen können, weil das ja quasi ist ja Stadtrand, es ist ruhiger. Ah, das wäre so, dass ich würde so gerne hinziehen. Ich mag's. Also fürs Wohnen kann man auch eine ruhige Gegend aussuchen. Ja, aber ich finde es jetzt hier, wo wir wohnen, jetzt auch Ja, nicht unbedingt hier ist hübsch. es Also ich auch würde jetzt ruhig, aber nicht, hier ist es ich würde jetzt teuer. nicht in Mitte, ich würde nicht in Mitte wohnen Ja, wollen, das wenn auch ich nicht. ehrlich Das bin. habe ich nämlich auch schon so oft gesagt. Also ich habe einfach überlegt, wie können Leute, auch an der S-Bahn wohnen teilweise Leute. Es gibt Wohnungen, die einfach direkt an der S-Bahn Ja, ich kenne jemanden, sind. der wohnt direkt am Südkreuz. Also, Und ich finde, das und ist. da ist ja wirklich ein Ballungsgebiet, da fährt ja wirklich alles. Also Ja. S25, die ganzen Regios, die ganzen ECEs, was weiß ich, Güterwagen fahren da manchmal, glaube ich, auch durch. Und so weiter und so fort. Und, aber der sagt, das merkst du tatsächlich gar nicht, wenn du so ein bisschen weiter weg bist, weil die halt alle so krass schallisoliert sind. Ja, das müssen die ja, Das kann ich sonst so wäre es weit auch mit. wirklich nicht Aber möglich. ich weiß nicht, ich bin, also wenn ich mag, was ich hier bin, wenn ich draußen bin oder so, wenn ich einfach hier Richtung Hohenzollerndamm oder sowas irgendwie lauf, da ist halt wirklich, also dazwischen Hohenzollerndamm ist dann voll, aber woanders anders ist einfach nichts mehr. Okay, ich merke gerade, bei mir steht hier noch 4 Minuten Aufnahmezeit. Das heißt, wir müssen. Warte, ich pausiere mal ganz kurz. Bis Okay. gleich. Okay, sorry für die kurze Unterbrechung. Ich musste das Programm hier ändern. Wir waren stehen geblieben bei den Mieten, dass sie teurer geworden sind. Was haben wir gesagt? Ich habe, glaube ich, gesagt, dass bei der Tagesschau eine ganz witzige, interessante Statistiken oder beziehungsweise auch Grafiken gefunden habe Ach ja, genau, du meintest, hast du mir gezeigt, genau das. über die Mieten, das ist quasi, also eigentlich geplant ist ja, dass 30% mit Nebenkosten des Nettogehalts draufgehen für die Miete. Effektiv sind aber zum Beispiel in Berlin 41%. Für Mieten wobei wichtig ist, dass es Mieten von Neubauten ist, also nicht von irgendwelchen Altbauten, sondern von neu gebauten Häusern, Mietskasernen und was weiß ich. Das heißt, die neuen Wohnungen sind einfach teurer. Die neuen Wohnungen sind In zu erster teuer, Linie. genau. Sind einfach viel, viel zu teuer. Und ein Punkt dazu soll sein, dass quasi die Baukosten einfach gestiegen sind. Letzten 10 Jahren, glaube ich, um 33%. Und woran liegt das? Brandschutz. Also, okay, gut, das kann jetzt nicht nur am Brandschutz liegen. Nee, nicht nur am Brandschutz, nee, aber unter anderem. Also es ging darum, dass quasi, also es geht auch nur, es ist jetzt, gibt auch eine, inzwischen eine Kompensation dafür, die das, die die Kosten senken soll, oder die gibt schon ein bisschen länger. Aber ja, hier Brandschutz, Schallschutz oder Dämmung verschärft wurden die Gesetze dafür verschärft. Aber die Sache ist halt die, dass, glaube ich, da, gerade wenn es um Brandschutz geht, ich glaube, relativ schwierig, da die Limitierung dann quasi, ja, für den Bau quasi zu entschärfen, weil es gibt ja eigentlich keinen großartigen Offenheit. Aber ja, jetzt ist, ich habe jetzt vergessen, worauf ich eigentlich drauf zu wollte. Also, es ist halt einfach, Mieten sind zu teuer. Ach, genau, dass sich quasi Leute, Polizisten zum Beispiel, können sich neue Wohnungen in. Selbst Berliner Polizisten können sich keine neue Wohnung in Berlin leisten. Ja gut, das liegt vielleicht daran, dass Berliner Polizisten einfach ein scheiß Gehalt haben. Also, was heißt ein scheiß Gehalt? Ein durchschnittliches Gehalt. Ja, genau. Also, ja, aber so ein Durchschnitt ist halt, wenn sich schon Durchschnitt Mensch. Ja, genau, ein Durchschnitt kriegt halt keine Wohnung. Ja. Ja, genau. Wenn man richtig kostet, ich glaube, im Durchschnitt kostet der Quadratmeter 14 Euro in Berlin. So teuer? Ja. Krass. Aber wenn du dir das vergleichst mit Bayern, wo es knapp 18, 19 ja, sind gut. Oder so. München, nicht Bayern. München. Also ist zwar Bayern, aber. Ja. München ist ja sowieso die teuerste Stadt überhaupt. Ja, das Ding ist halt, in Berlin ist es, sind die, also in Bayern sind die zwar teurer, die Mieten, aber hier in Berlin verdienen wir auch deutlich weniger als. Ich glaube, Berlin verdient am wenigsten von allen Bundesländern, kann es sein, im Durchschnitt. Zum Beispiel Leipzig, da verdienen die ultra wenig. Das stimmt, Leipzig ist auch so ein Kandidat. Da sind aber auch die Mieten super niedrig. Also wenn man da studieren will, go ahead. Da sind die Mieten ziemlich, ziemlich weit unten. Also es ist... Für Berliner Verhältnisse. Der Beitrag übrigens, auf den ich mich bezogen habe, der heißt von der Tagesschau... so viel Geld geht für die Mietendorf. War übrigens Stand 24.01.19 um 6 Uhr. Habe ich tatsächlich, glaube ich, auch relativ um die Uhrzeit gelesen, weil ich das im Bus gelesen habe. Also nicht um 6, sondern so um 7. Das ist aber ganz interessant, weil, wie gesagt, da gibt es auch so eine Statistik darüber, wenn man quasi sagt, dass 27% der Gehalte der... Man kann Deutschland einfach drehen. Der da vorhandenen Gehälter quasi das... die Preise quasi, wie sind, so viel Prozent der Angebote, man kann sich der Durchschnittshaushalt nicht leisten. Das heißt also quasi, wenn man davon ausgeht, dass 27% des etwas draufgehen soll für die Miete, wie viele können sich das da leisten? Da ist es halt echt erschreckend, teilweise. Gibt es sogar Gebiete, wo quasi die Mieten verhältnismäßig gering sind, aber weil da halt du so viel weniger verdienst. Leipzig zum Beispiel, da kann sich 90% neue Wohnungen nicht leisten. Was? In Leipzig können die sich auch nicht... Ach, ja, genau. Aber die Mieten sind ja schon relativ niedrig in Leipzig. Ja, aber die verdienen in Leipzig auch ungefähr. Ja, super wenig, ja, genau. Also, ja, dadurch, die Miete richtet sich im Endeffekt an dem Verdienst. Aber das war auch noch eine Sache, die quasi mir aufgefallen ist. Das Einzige, was wir, glaube ich, noch nicht angesprochen haben, sind die Mittelstreckenraketen. Der IFE, glaube ich, heißt der Vertrag. Aber einfach das Arms Race zwischen USA, du meinst, und... Ja, NATO. Und der, nee, du meinst du den Arms Race zwischen Russland und NATO, oder? Ich glaube, der Vertrag ist zwischen Russland und NATO offiziell, ja. Ja, genau. Ja, ich weiß aber, was du meinst, dass also, sich Amerika aber, jetzt dann auch... Also es geht genau, dass Amerika sagt, dass sie quasi aus dem Vertrag zurückziehen wollen, weil sie sagen, dass die neuen Raketen der Russen, die es gibt... Und die Russen sagen, die schaffen nur 480 Kilometer anstatt 500.000, glaube ich, 480.000 anstatt 500.000. Anstatt 500.000 Kilometer sagt die USA, nee, das stimmt nicht, das verstößt gegen den Vertrag. Wenn ihr jetzt nicht macht, dann steigen wir, glaube ich, am 2. Februar ist das offizielle Datum aus. Hohoho. Ja, und das sieht ganz danach aus, würde es passieren, weil es kommt zu keiner Einigung. Russland hat zwar angeboten, sich dass man die quasi international beobachten lässt, die Raketen, also dass man die inspizieren darf, aber das hat nicht ausgereicht, weil da quasi die US-Regierung sagt, ja, wenn man sich die anguckt, dann existieren sie zwar immer noch und man kann sie immer noch benutzen. Ja, eben. Das macht doch keinen Sinn, einfach. Also. Naja, wir können zum Beispiel ausprobieren, ob sie wirklich nur 480 schaffen oder ob sie auch. Weil ich meine, 20.000 Kilometer Unterschied ist schon ein ganz schöner Unterschied. Also, die S ist deutlich genauer. Ja, das könnte man überprüfen, das stimmt, aber. Also, so geht es halt auch. Aber es ist halt. So, das ist halt, der Vertrag war, glaube ich, das ist so das Wichtigste, eines der größten Dinge damals im Kalten Krieg, die überhaupt zustande gekommen sind. Und dann quasi ja so halb durch den NATO-Doppelbeschluss so ein bisschen. Ja, es wird interessant. Ob das jetzt sich nochmal wiederholt ist mit dem also ich verstehe einfach nicht, wieso das heutzutage noch relevant ist, wer die dickste Rakete hat und nicht wer die geilste Wirtschaft hat. Oder andere Faktoren, die einfach viel relevanter sind. Naja, weil. Klar, mit einer, mit einer Bombe kannst du halt Leute töten und. Nee, wir haben vor allen Dingen nicht mehr so den harten. Also, es war früher, gab es ja quasi eine Dual. Oh, das muss ich jetzt nachgucken. Oh Gott, meine W-Lehrerin würde mich umbringen. Aber auf alle Fälle gab es jetzt USA und. USA und die Sowjetunion als Supermacht und alles andere war quasi dann nur eine dipolares Weltbild quasi mit Sowjetunion und USA, die sich gegenüberstanden und da gab es halt das Gebäsch, dass jederzeit, weil es waren halt eigentlich zwei Systeme, die nebeneinander auch wenn die sowjetische Ansicht schon immer war, man muss quasi eine Weile durchhalten ohne, also auch neben dem Kapitalismus koexistieren können, bis der Kapitalismus quasi von sich stirbt. Das ist ja glaube ich, die marxistische Idee. Dass Kapitalismus, so wie er besteht, nicht gehen kann und auch nicht. Und das Proletariat sich immer aufstellen wird und dann das Ganze übernehmen wird. Und das hat aber ja nicht funktioniert, weil ideologisch quasi die Sowjetunion so mehr heute. Also es ging ja auch um die Expansion der Sowjetunion. Das gibt's ja auch wieder. Ich meine, wenn man sich zurückguckt, ne, damals ging es um die ganzen, haben die eigentlich auch sowas wie Benelux als Name, Estland, Lettland und Litauen? Also die drei wurden ja auch annektiert. Ach so, als da, weiß ich nicht. Finnland, Teile von Finnland wurden annektiert. Und jetzt ist es halt bei Russland gerade die Krim. Ich meine, die Krim wurde auch einfach annektiert. Ist jetzt zumindest unter russischer Verwaltung. Aber, ja, genau. Genau. International nicht anerkannt, aber. Weil es gibt bestimmt Staaten, die das anerkannt haben. Aber zumindest der Großteil der UNO hat das noch nicht anerkannt. Und. Also die Sache mit der Krim und der Ukraine generell ist einfach so für mich einfach so verstrickt. Ich versuche erst gar nicht zu verstehen, was da abgeht. Weil, also ich weiß, du redest wahrscheinlich aus der Sicht. Die Deutschen halt im Endeffekt haben, aber ich, also was ich immer alles mitbekommen habe von der Krim und diesen ganzen Annektierungsprozess war halt durch die russischen Medien und die stellen das auch komplett anders dar, deswegen. Ja, logischerweise, also es heißt ja auch, also ich meine, da jetzt bei den Mittelstreckenraketen, um die es ja jetzt geht, gibt es ja auch die zwei Sichten nochmal, ob es jetzt überhaupt nötig ist, diese überhaupt vorzustellen zu haben. Aber ob es auch noch viel nötiger ist, dafür jetzt ein wirklich essentiell wichtige Ja, da würde ich direkt Nein sagen. Ist es nicht. Sehen, ist es definitiv nicht. Das ist, also. Einer wird verlieren und ich bin mir sicher, also wenn es dazu kommt, dass die wieder so einen Rüstungswettstreit führen. Und ich glaube, Amerika ist da deutlich weit im Vorteil. Ja, vor allem ist es ja, ist ja die gesamte NATO eigentlich. Weil ja, genau. Natürlich die NATO Russland ist ein großen, ganz, ganz großen Vorteil. Ich weiß ja nicht, ob du das weißt, aber wir beziehen 70% unseres Heizgases beziehen wir aus Russland. Ja, das weiß ich. Das wird damit auch ständig propagiert in Russland. Also propagiert, das wird ständig erwähnt in den Medien. Ja, wir geben denen immer so viel und wir kriegen die was zurück und so. Ja. Ja, sie kriegen Geld. Also. Ja, gut, ja, aber sozusagen, dass wir uns mit denen anbieten oder dass wir halt, was heißt wir, also dass Deutschland sich halt mit Amerika verbündet und Amerika ist halt so ein, ich sag mal, vorsichtig ein Konkurrent und den Leuten, gegen die man halt ankämpft die ganze Zeit, politisch gesehen zumindest, die ganze Zeit das Gas zu geben, ist halt irgendwie komisch. So, aus Das ist deren Sicht. irgendwie, ist auch USA, also Abgabe an USA, in Europa ist sehr abhängig von. Aber keine Ahnung. Auf alle Fälle, ja, das war noch das einzige große, glaube ich, aber mehr ist, glaube ich, Mehr jetzt. ist auch nicht die Woche passiert, das stimmt. Also, doch, es gab noch Blutmond. Hast du den eigentlich gesehen? Ja, habe ich tatsächlich. Bist du echt um 6 Uhr aufgestanden, um das zu machen? Oder um Bin generell auch 5 Uhr? erst um 6 Uhr auf. Aber ich hatte eine kurze Zeit einen relativ seltsamen Schlafrhythmus. Du merkst ja, dass ich immer noch relativ früh müde werde Ja, gerade. ich höre es schon Ich an hatte deiner Stimme, dass du müde bist. also jetzt, nee, jetzt bin ich noch nicht müde. Aber die gestern war ich schon quasi schon so um 9:30 oder so. Ja. So müde. Das liegt daran, dass ich quasi einfach so einen Schlafrhythmus hatte, dass ich mich immer so um 9:10 hingelegt habe. Und dann bin ich halt meistens auch schon so um 4 aufgestanden oder so. Und ich weiß noch, dass ich glaube, das war nämlich der Tag, an dem ich so komplett K.O. war. Weil ich so ganz komisch, also ich war ja krank und dann habe ich meinen Schlafrhythmus so komisch gemacht. Und weil ich an dem einen Tag so komplett K.O. war, ich so ultra früh aufgestanden bin, weil es die ersten Tage war, wo ich wieder in die Schule gegangen bin. Und dann, an dem Tag war ich, glaube ich, komplett K.O., habe mich dann irgendwie um 19 Uhr so hingelegt und habe dann durchgeschlafen und war dann irgendwie um 3 Uhr morgens wach und dann habe ich das gelesen und habe mir das angeguckt. Das rausgefunden. Also du bist nicht Mit mal ins einem Bett gegangen und Regelbuch. hast es einfach dir angeguckt quasi. Ja, technisch gesehen, ich war, Aber ja. hast du auch den Blutmond, also ich bin fürs Protokoll, ich bin auch aufgestanden, aber ich habe mich auch direkt wieder hingelegt, weil ich den Blutmond nicht gesehen habe. Also ich habe bei mir oder hier aus meinem Fenster war einfach alles neblig und man konnte einfach nichts erkennen. Ja, ich bin kurz rausgekommen, so ein bisschen, also das hat man dann gesehen. Es war ein bisschen bewölkt, aber du hast jetzt auch nicht, also ich meine, ich habe jetzt kein Fernrohr oder sowas. Ich hatte Ja. wie heißt es, die zwei Dinger, die Jäger sich so angucken. Teleskop. Binoculars auf Englisch. Teleskop. Nee, auf Englisch heißt es Binoculars. Dann, ja, das halt mit den zwei Dingern. Ja, Mit beiden genau, wie Augen durch. heißt denn das? Ja. Fernglas! Fernglas. Ja, Fernglas. Fernglas habe ich mir raus, aber man hat einen kleinen roten Punkt gesehen. War ganz Na, schwangetriebe. klein, ich meine, das ist Mond. Das, also, den siehst du auch so. Ja, Der ist ja aber. nicht, der ist ja nicht so klein. Ja, gut. Roten Punkt Ja, halt. genau. Ich Der habe ich, hab nächste ich. ist, glaube ich, 2028 oder so. Oh, wirklich, so steht das. Aber Ja. es war doch einer letztes Jahr Ja, schon. die kam in letzter Zeit ständig, aber jetzt ist erstmal wieder Also letztes Pause. Jahr habe ich mit meiner Schwester mir den geguckt. Ich habe den Da leider noch nie gesehen. habe ich mich mit meiner Schwester sogar mit dem Teleskop abends oder beziehungsweise abends morgens getroffen. Da hat sie mich extra nochmal angerufen. Ich habe auch Wecker gestellt und wir haben uns das angeguckt. Danach sind wir ins Bett gegangen. Ich glaube, da war es sogar um 4 oder so. War sogar Okay. noch früher. Und da haben wir das angeguckt. Das war, deswegen kannte ich das schon. Aber ich meine, ich war wach, deswegen habe ich es mir angeguckt. Ja, war es ganz sticke. Ist echt ganz cooles. Es Ist es sieht, auch, also, glaube ich, wenn ich oder? nicht wüsste, was es ist, wäre es auch verdammt creepy. Ja, das, also ich glaube, die Menschen damals haben sich bestimmt, also ich hätte richtig Schiss gehabt. So vor 1000, 2000 Jahren. Als Also, weiß Mensch, ich nicht, ich glaube, wenn man hinguckt. also ich. Wobei ich das auch komisch, also dass ich sehe das halt aus dem Sicht meines Wissens, das ich schon habe, was für seltsame Naturereignisse es gibt. Und deswegen würde mich das, glaube ich, nicht so überraschen, auch wenn ich nicht wüsste, dass es einen Blutmond geben würde. Weiß nicht. Ja, Ich meine, es es würde auf. mich erstmal faszinieren. Also ich würde nicht denken, oh Gott, die Welt geht unter. Oh doch, ich glaube, das würde ich ganz, ganz schnell denken. Wenn, ich meine, wenn der Mond auf einmal rot wird, der ist dein Leben lang weiß und dann auf einmal plötzlich ist er für ein paar Stunden rot. Oder es fällt dir nur zufällig auf, weil er war ja schon ein paar Mal so. Es fällt dir dann zufällig einmal auf. Ja, gut, das stimmt. Aber ich glaube, nee, also es gibt seltsame Gegebenheiten in der Welt, glaube ich, inzwischen. Weiß. Glaubst du an Ich, oder UFOs? an Aliens besser. Ja, oder Alien. Ja, gut, das geht damit einher irgendwo. Ja, stimmt schon. Naja, wobei, es gibt ja einen Unterschied, ob ich daran glaube, ob es Aliens gibt oder ob ich glaube, dass es Aliens gibt, die uns besuchen können. Denn. Erstmal Ersteres. Denkst du, es gibt anderes Leben, was es in einer ähnlichen Form existiert wie bei uns hier auf der Erde? Du meinst quasi schon, also entwickeltes Leben Entwickeltes quasi. Leben, ja. Oder muss ja nicht entwickelt sein, aber einfach Leben, was existiert, also was wir als Leben bezeichnen würden und nicht einfach irgendein Stein oder so, I Also don't ein know. Hund, Wuff Wuff zum Beispiel. Oder auch ein Einzeller. Das wäre für mich auch schon Ja, Leben. also ich glaube, ja, okay, sowas gibt es, glaube ich, irgendwo garantiert. Es gab ja schon mal diese Gerüche, dass man so Bakterien oder sowas vielleicht im Eis vom Mars gefunden hätte. Hat man ja aber dann, glaube ich, nicht, finde ich, das war's. Ja, ich, ja. Aber ich glaube, ich denke schon, dass es irgendwie so Bakterien oder sowas gibt es bestimmt irgendwo. Und ich glaube tatsächlich, dass es so entwickeltes Leben wie bei uns ist relativ wenig geben würde. Weil wenn es irgendwo Radiowellen oder sowas, die hätten wir doch schon längst irgendwann mal, zumindest, also wenn es irgendwo im Milky Way Ja, wollte gerade sagen, nicht wäre, in unserer Galaxie. hätten wir die schon längst aufgenommen. Ja, viel, ja, Irgendwie, aber also. eben, ich gehe davon aus, wenn es die gibt, entweder sind die noch an so einem Evolutionsstatus, wo man es halt einfach nicht erkennen kann, weil zum Beispiel jetzt irgendwo auf irgendeinem Planet am Arsch des Universums erst nur Einzeller geboren, Oder ja, existieren. oder auch Oder, Dinos würden wir ja nicht, also ja, würden wir genau, nicht oder auf halt so einem solche Planeten. Lebewesen, die halt noch nicht an diesem Punkt angelangt sind, wie die Menschen halt. Also das kann ich mir auch noch vorstellen. Oder es gibt halt bis jetzt noch gar keine und es entstehen erst welche in der Zukunft. Oder es kann auch sein, dass welche einfach ausgestorben sind schon, Aber bevor wir existieren. so für, also für, es gibt so einen ganz coolen YouTube-Kanal, wenn wir da gerade sind, der heißt, ich weiß nicht, ob du den kennst, der heißt Ver Veritasium. Das ist, glaube ich, einfach ausgedachtes Element von ihm. Nee, kenne ich nicht. Und der macht, der ist ausgebildeter physischer Ingenieur. Also hat studiert, hat auch, glaube ich, auch schon in der Forschung gearbeitet. Und hatte, aber war schon immer so fasziniert vom Film. Und der erklärt jetzt generell wissenschaftliche Sachen, aber vor allen Dingen sehr, sehr stark fokussiert auf Physik, weil und der macht das so unfassbar interessant. Also der erklärt teilweise so richtig, also strukturell für den Otto-Normalverbraucher, der ich ja jetzt logischerweise nicht bin, weil ich interessiere mich ja für Physik sogar sehr stark. Ich überlege ja selbst Physik zu studieren, also beziehungsweise Physik, also auch ein Physikingenieurwesen zu studieren, also physischer Ingenieur zu werden. Ja. Aber ich finde auch schon der Verbraucher, glaube ich, ultra uninteressant, aber trotzdem so mega interessant, weil er einfach quasi auch fachlich richtig erklärt, aber dennoch quasi das sehr unterhaltsam. Also wenn irgendwer sich mal, also wenn man sich hier der Veritasium heißt Irritasium, ja. der macht, der ist echt gut. Der hat auch, glaube ich, irgendwann neulich so ein Head and Shoulders Video gemacht, wo er dann so gezeigt hat, wie das alles funktioniert und alles, weil er davon gesponsert wurde, war die Jungen. Aber sonst so, wenn irgendwas Großes, Signifikantes in der Wissenschaft gerade abgeht, dann erfährst du am besten ein paar Wochen bevor es passiert von ihm, damit er sagt, guckt euch das an, und dann ein paar Wochen später erzählt er dann nochmal darüber, was da jetzt quasi alles eigentlich überhaupt oder was da überhaupt passieren wird. Es ging ja, ich weiß nicht, um den Mars Rover, ich glaube Insider oder so heißt der. Der ist ja jetzt auch rausgekommen und da hat er zum Beispiel, also was ich dann auch hinterher erfahren habe, aber da zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht wusste, ich wusste schon, dass es diesen Rover gibt, aber dass der zum Beispiel, Ja. die haben so eine kleine Drohne da drin gehabt, die bohrt so eine kleine, die hat sich dann irgendwie so 10, 15 Meter, 20 Meter bohrt sie dich in die Erde rein. Und die Wissenschaftler wussten gar nicht, wenn die abschießen, ob die nicht einfach wenn die zum Beispiel auf dem Steinboden gelandet wären und nicht zu sandigem Boden, dann hätte diese Sonde überhaupt nichts machen können, weil sie sich nicht hätte reinbohren können. Das wäre Das wäre richtig bitter. Das bitter wäre gewesen, richtig bitter gewesen. ja. Aber Oh es ist fuck. alles gut geworden. Das heißt, es war tatsächlich wirklich einfach nur ein Gamble, also alles gut geworden, aber es geht dann auch so ein bisschen teilweise um Informatik. Es ist wirklich. Also ein Kanal, einer der wenigen Kanäle wirklich, oder Kanäle, besser Kanäle. gesagt, Keine Ahnung. Kanäle, die ich regelmäßig tatsächlich wirklich jedes Video mir angucke, weil das ist einfach wirklich ein Charme. Aber ich glaube, dass bei mir auch noch halt diese Interesse an dem Thema wird Ja. sich noch. Okay, aber ich glaube, wenn wir gerade beim Thema sind, ich glaube, du hattest auch irgendwas Futuristisches, Ich was man hätte da was sagen kann. Futuristisches und zwar bargeldlose bezahlen. Ich weiß gar nicht, also als du mir das geschrieben hast, habe ich nicht ganz gewusst, was du mit bargeldlosem Bezahlen tatsächlich meinst. Ja. Also es gibt ja jetzt diese neuen Chipcards zum Beispiel, die dir jetzt zum Beispiel, ich glaube, Commerzbank, ich glaube, die Commerzbank gibt die nur noch aus. Diese Mit dem NFC-Chip. Ja, mit diesem komischen, genau, mit diesem komischen NFC-Chip, wo du dann einfach nur an dieses Gerät halten musst Ja, und dann genau. kommt Das der ist kontaktloses Bezahlen. Ja, genau, dieses genau kontaktlose so hätte Bezahlen. ich es auch nennen können. Im Endeffekt geht es auch quasi darum. Allerdings, also ja, das gibt's. Ich habe das bei der Berliner Volksbank auch. Und da Ich habe habe es tatsächlich ich. nicht. Also ich habe auch nur gar nicht mal von so allzu langer Zeit eine neue Karte bekommen. Ja, und du hast es nicht. Ich habe es nicht und ich bin bei der Okay, Deutschen Bank. das ist Also interessant. Also. ich habe es, glaube ich, vor einem halben Jahr eine neue Karte bekommen und da, ich weiß nicht, ob es da ist einfach noch nicht war. Okay, es ist jetzt auch schon eher ein Dreivierteljahr, ja. Aber ob es da ist einfach noch nicht da war. Aber ich habe davon neulich, also vor ein paar Monaten schon mal darüber mich unterhalten, weil ich einen Freund hatte, dessen Eltern sich darüber fürchterlich aufgeregt haben, weil die das nicht haben wollten. Und da hat er nur gesagt, weil da eine Diskussion war, irgendwie, dass man das quasi von außen auch abrufen kann, damit zwar quasi keinen richtigen Schabernack treiben, im Sinne von, ich buche dir dein Konto aus. Also die Aber Gefahr ist natürlich bei ganz vielen Leuten dann auch, die erstmal suspekt darüber sind, auch. Aber vor allem, dass du Daten einlesen kannst, mit wo du bezahlt hast, wie du bezahlt hast und sonstiges. Also so ein paar Daten auslesen kannst, indem du einfach nur nah genug an die Karte mit gewissen Geräten gehst. das geht schon lange nicht mehr. Das ging mal, aber mit den neuen NFC-Chips ist es. Das System funktioniert ungefähr so, dass du beim kontaktlosen Bezahlen deine Karte ranhältst an dieses Gerät und das Gerät mit deiner Bank erstmal abgleicht, ob diese Nummern stimmen und alles Mögliche. Und erst dann kannst du, also erst dann wird die Überweisung getätigt. Also es ist nicht so, dass du einfach mit einem anderen. Mit einem nicht autorisierten Gerät irgendwie rangehen kannst an dein Handy und deine Daten auslesen kannst. Es geht so nicht. Also Warte, es ist. das heißt, du kannst auch mit dem Handy bezahlen. Ja, du kannst mit dem Handy bezahlen. Genau, ja, man kann auch mit dem Handy bezahlen, was NFC hat. Meins hat es zum Beispiel nicht, aber es gibt jetzt die neueren Modelle haben, also viele Modelle haben NFC. Und was ist denn dieses NF? Also NFC ist im wie Endeffekt, das kannst du dir wirklich einfach wie einen Chip vorstellen, der einfach Informationen speichert und der Informationen speichert und womit man mit anderen Geräten diese Informationen auch auslesen kann. Ich habe das S8, richtig? Ja, ne? Ich habe das S8. Glaube, es ist das Was? S8. Mein Handy ist das S8. Ich bin mir gerade nicht so S8. sicher. Ja, ich glaube schon. Ich weiß nicht, ob Ob das der NFC NFC hat. hat. Kannst du mal gucken. Also, falls ja, dann kannst du. Also, da kommen wir zum eigentlichen Thema, worüber ich reden wollte, und zwar Apple Pay bzw. Google Pay. Und es funktioniert genau nur mit deinem Handy. Also du lädst dir die App runter und hast, also ich kann jetzt nur von Google Pay reden, aber Apple Pay ist so ähnlich. Du lädst dir die Google Pay App runter und kannst dann, statt mit deiner Kreditkarte, kannst du mit deinem Handy bezahlen. Genau, also im Endeffekt ersetzt es einfach nur die Kreditkarte und. Ich glaube, es hat NFC, wenn ich das richtig lese. Okay, Ja, das kann sein. gut. S8 ist ja relativ neu. Also das könnte schon NFC haben. Dann kannst du das auch sogar benutzen. Und mein eigentlich Problem ist, oder worüber ich mal mit dir einfach mal reden wollte, wie du das siehst, mit dem, also das ist ja so eine Tendenz, die Banken gerade so zeigen, so wir wollen Richtung bargeldlos, also, ne? Möglichst schnell, möglichst flexibel, möglichst einfach zu bezahlen. Und das ohne Bargeld. Und ich habe auch auf YouTube einige Videos dazu angeguckt und ja, alle schwärmen voll davon. Also die meisten Leute lieben das. Also natürlich gibt es auch Kritiker, aber die meisten finden das total toll, dass man bald in Zukunft mit seinem Handy überall bezahlen kann. Bestenfalls. Und da sehe ich einfach das Problem, dass man, also der nächste logische Schritt, also nicht der nächste unmittelbar, aber der ein Schritt in der Zukunft könnte sein, dass man das Bargeld komplett weglässt. Ich meine, die ersten Schritte gibt es ja schon. Ich meine, Ja, eben, es gibt ja der auch Länder, 500er wurde wo das so abgeschafft. Nee, ist. nee, nee, ich meine auch bei uns schon. Der 500er wurde abgeschafft, weil er nicht benutzt wird. Der 200er soll jetzt abgeschafft werden, weil er nicht benutzt wird. Der 500er wurde schon abgeschafft. Es gibt keine lila Es gibt, Scheine mehr. es werden keine 500er mehr gedruckt, nein. Okay, krass. Der 200er soll jetzt abgeschafft werden. Also es geht schon relativ rapide. Ja, Also genau. ich muss ja auch sagen, also zum Beispiel, ich kann da auch persönlich kann ich kaum was mit dem 50er anfangen. Also ich kann 50er kann ich bezahlen, wenn ich einkaufen gehe, aber wenn ich Ja. einkaufen gehe, bezahle ich meistens mit Karte. Ja. Das tun die meisten, glaube ich, beim Einkaufen. Also. Kommt drauf an, ist es junge Menschen tatsächlich, glaube ich, ja. Ja, gut. Ja, eben. Das ist ja Aber auch es das ist, Ding. da gibt's auch wieder dieses komische Ideal, dass du, also keiner bezahlt, glaube ich, einen Betrag von 2,50 € mit Karte. Einfach nur wegen Ja. Komplexität, weil es auch einfach länger dauert. Das kenne ich auch von mir, dass ich Also, einfach instinktiv einfach ja, das oder Kleingeld einfach, einfach rüberreiche. oder weil der Kassierer einfach anguckt, als ob wir hier, weil das dauert halt einfach länger. Ja. Es gab Situationen, wo ich einkaufen war und ich habe mit Karte bezahlt. Relativ, aber kein kleinen Einkauf. Ich habe auch schon 1,20 € mit oder so, aber ich habe mit Karte bezahlt, relativ großen Einkauf, und dieser Kartenautomat braucht immer, also du steckst ihn rein, dann braucht er so eine gefühlt 10, 20 Sekunden, bis er gecheckt hat, ah, Karte wurde eingesteckt, yay, bitte geben Sie PIN ein, und dann dauert es nochmal 20 Sekunden, bis er dann die ganzen Daten übertragen bekommen hat, Ja, dass genau. alles erfolgreich ist. So, und während das, ich packe halt immer ein, zwei Sachen ein, tippe meine Timme und packe wieder weiter ein. So, und ich habe da rüber geguckt und der Display war kurz stehen geblieben bei einem Ding, und dann habe ich rausgezogen und der Prozess war Oh. nicht fertig. Und ach, das, weil das, da müssen die ja immer was einstellen, und dann hat er mich angeguckt, als würde er mich ermorden wollen. So, also der hatte, glaube ich, sowieso schon so einen Tag, und er mich verachtet wie sonst was. Dann sollte ich ihn, dann hat er mir so ganz, geben Sie mal wieder her, dann habe ich ihm die Sachen, dann hat er mir so ganz grob aus der Hand gerissen und die Karte da reingesteckt, und dann so, jetzt bitte nochmal. Ja, okay. Ja, ich hab mich immer gefragt, was Also, denn passiert, wenn man die einfach frühzeitig rausnimmt, die nichts, der Karte. Vorgang wird einfach abgebrochen. Ja, okay. Aber, also ich glaube, Kassierer sind einfach nicht so begeistert davon, so kleine Beträge, weil kleine Beträge, also bei großem Geld müssen sie dann vermutlich auch einfach mehr aufrechnen. Deswegen dauert das grundsätzlich länger, aber ich glaube, Kartenzahlung dauert einfach länger. Ja, genau. Aber es geht ja, wie gesagt, das ist hier Apple Pay und Google Pay, das soll ja alles ermöglichen, dass man Dass man quasi wirklich nur reinhalten muss, auf, wirklich fertig, tschick, genau bumm. mit dem Fingerabdrucksensor einfach einmal übers Handy wischt und dann ranhält, boom, zack, fertig. Und mein eigentliches Problem ist mit dem Thema, da wir uns immer weiter entfernen von dem Bargeld, ist es nicht eine große Gefahr, den Banken unser ganzes Geld zu überlassen? Wenn wir, also nehmen wir mal an, wir hätten jetzt kein Bargeld mehr. Wäre das wirklich so gut? Also ich sehe schon, also große, ich sehe tatsächlich nicht, also ja, ich will so die meine Antwort jetzt vielleicht ein bisschen in die Richtung. Ich sehe gar nicht, dass es quasi die komplette Abschaffung des Bargelds gibt, weil zum Beispiel so, was ich gehe morgens relativ häufig zum Bäcker, gerade am Wochenende wie jetzt, Ja. und dann bezahle ich, da kannst du halt auch nur mit Dings bezahlen, mit Bargeld. Es gibt rest viele Ja. Restaurants, wo du noch nicht mit Karte bezahlen Ja, aber kannst. das ist auch Hier in nur mit Deutschland, Karte sage ich mal, bezahlen eine kannst. Ausnahme. Also Deutschland ist, was das angeht, wirklich eine Ausnahme. Es gibt Länder, die viel weiterentwickelt sind, wo du an jedem Scheiß, keine Ahnung, Kaugummiautomat teilweise mit einer Karte bezahlen kannst. Also das ist wirklich so ein deutsches Problem, sage ich mal, dass wir das noch nicht so richtig Okay. ausgebaut haben. Okay, aber dennoch gibt es halt die Sache, dass quasi, also ich glaube, wenn da relativ, also es gibt halt viele Banken, es gibt halt sehr viele Banken, Ja. und ich glaube, wenn halt, also da ist halt so ein bisschen die Regel des freien Marktes, wenn halt auf einmal alle sagen würden, ey, oder einer sagen würde, hey, wir missbrauchen das System, Ja. wir machen Blitz mit eurem Geld, dann glaube ich, sowieso generell Bankvertrauen. Ich glaube, auch die Deutsche Bank hat ja durch diese ganze Aktion, die sie vor ein paar Jahren hatte, auch super viel an Vertrauen verloren, und ist, glaube ich, super viele Kunden verloren. Und ich glaube tatsächlich, dass da quasi dann wechseln halt Kunden einfach zu anderen Banken. Das ist ja immer ganz gut möglich. Und ich glaube, so ein großes Problem sehe ich da gar nicht, denn auch Bankenregulierung ist ja auch ganz fest im Staat verankert, und dann kannst du halt, das ist dann schon ein bisschen Weltuntergangsszenario, wenn du wirklich davon ausgehst, dass die Banken an dein Geld unbedingt, also damit Unfug bauen wollen, wenn du es nur auf der Bank Ja, hast. das ist auch total überspitzt gesagt, das stimmt. Also ich bin der Meinung, also ich hoffe es zumindest, dass es in Zukunft nicht so weit kommen wird und dass es auf jeden Fall Regulierungen geben wird in der Hinsicht. Aber trotzdem, der Punkt ist einfach, wenn du ab dem Zeitpunkt, wo du sagst, okay, ich verzichte auf mein Bargeld komplett Ja. und lager mein Geld nur noch in Banken, dann gibst du denen einfach, ob du willst oder nicht, du gibst ihnen super viel Macht damit. Das stimmt, aber. Du fütterst, also ja, du fütterst die Bank quasi. Also du. Die Bank. Ja, aber die lebt Bank davon, darf ja die. Ja, stimmt, klar. Aber die, das ist ja heute auch so. Also ich glaube, ich kenne wenig Leute, die. Ja, genau, aber jetzt kannst du immer noch sagen, wenn die Bank Scheiße baut, okay, gut, ich wechsle die Bank, Punkt 1. Oder ich. Okay, das werden die wenigsten machen, aber du kannst dann immer noch viele Sachen, also viel Geld ansparen oder halt einfach bei dir. Ja, zu Hause das macht, lagern. Das macht ja irgendwie keiner. Also ich kenne den effizienten niemanden, ja, der. Ja, aber man hat immer noch die Möglichkeit. Das, ich glaube, darum geht's nämlich, weil die. Also man. Es, ich, aber, die Möglichkeit besteht ja jetzt Gott sei Dank. Das Machtmonopol liegt ja dann aber erstmal immer nicht bei einer Bank. Und zweitens, wo ist denn die Macht dabei? Weil ich meine, sie kann ja immer noch. Ich kann ja immer noch frei über mein Geld verfügen. Und sie können ja, also ich weiß nicht, was jetzt die per se die Gefahr sein Kredite, soll. Kredite, Zinsen, alles Mögliche. Ja, aber, also, ich meine. Ja, guck mal, also, ich meine, das gab's ja vor ein paar Jahren oder so, wurde es eingefügt, dass du, egal bei welchem Automat du abhebst, dass du eine feste Gebühr oder so bezahlen musst. Und ja. Stell dir vor, es gäbe kein Bargeld mehr und du kannst nur an dein Geld kommen, wenn du quasi so abheben, also wenn du jedes Mal bei, also einer Kartenzahl, also wenn du jetzt im Supermarkt bist und mit der Karte bezahlst, jedes Mal musst du noch einen Betrag für die Bank bezahlen, extra 5 Euro oder so, damit du halt mit deinem Geld bezahlen kannst. Das wäre, also, das wäre zum Beispiel auch ein Punkt. Ja, aber ich denke, das wird nicht passieren und das wird dann auch geregelt, also das kann ich mir auch nicht vorstellen. Also das Problem sehe ich insofern nicht wirklich. Also ich bin jetzt auch nicht der Typ, der sagt, ey, ich vertraue meiner Bank ganz gerne. Wenn ich ordentlich Geld hätte, dann würde ich das vermutlich total vertun und das auf die Bank packen, sondern eher, keine Ahnung, eine Wohnung kaufen oder was weiß ich. Was man halt so mit Geld anlegt, wo man Geld dann so anlegt. Aber ich sehe halt, dass das missbraucht nicht, weil die Bank verfügt natürlich, sie arbeitet mit deinem Geld, was du denen zur Verfügung stellst, machen die dann auch Geschäfte, aber dennoch verfügst du noch frei über dein Geld. Also, und ich kann mir sowas wie einfach Gebühren für Barzahlungen wird keiner einführen. Also, naja, aber es wurde ja eingeführt, sowas gibt es ja teilweise. Also ich weiß jetzt nicht bei welcher Bank oder. Sowas gab es aber schon. Wenn du mit Karte irgendwo bezahlst, das würde in Zukunft so laufen, aber jetzt gibt es ja wirklich so, wenn du, ich weiß jetzt nicht bei welcher Bank und unter welchen Umständen. Ja, also, doch, wenn du Bargeld abholst, klar, dann musst du immer Gebühren bezahlen. Ja, genau. Aber das liegt ja an was ganz anderem. Das liegt ja daran, dass quasi die Bank ja die Filialen zur Verfügung stellen muss und für die Filialen brauchst du dann Angestellte bei dieser Filiale, dann musst du ein bisschen die. Nö, es gibt ja Bankautomaten, die einfach irgendwo rumstehen. Es geht ja nur um einen Bankautomat, also du musst dafür Strom bezahlen, okay, aber. Ja, dennoch, es geht ja darum, dass du quasi ja, dass du. Es ist sehr beliebt, dass wenn du um die Ecke gleich irgendwo Geld holen kannst, weil wenn ich, wie wir ja gerade hatten, wenn ich zum Bäcker gehen muss, muss kein Bargeld dabei haben, dann brauche ich Geld, Bargeld. Deswegen, und ich meine, es ist ja auch einfach Einflussbereich, den du mir dann holst, also dadurch kostet es was. Und du willst halt auch nicht, dass quasi, ich gebe ja dann auch quasi als Bank, gebe ich ja demjenigen Geld, der quasi dann gar kein Geld bei meiner Bank gegeben hat, mit dem ich dann verhandeln kann. Also ich gebe ja quasi dann einfach nur freies Geld raus. Ich habe ja keine Gegenleistung von dem Kunden dafür bekommen. Deswegen gibt es ja diese Gebühr. Aber. Naja, aber die, also ich, wenn ich Geld abhebe, dann kann ich es auch einfach, also ich, das ist jetzt nicht bei allen Banken so. Ja, doch, das ist bei allen Banken so. Außer wenn du bei der Deutschen Bank bist zum Beispiel, dann kannst du halt Commerzbank, gut, Berliner Bank gibt es ja nicht mehr, aber Commerzbank, Postbank, Deutsche Bank und ich glaube Vereinsbank. Die vier kannst du dann benutzen. Wenn du Sparkasse hast, glaube ich, kannst du halt Sparkasse, ich weiß auch, da gibt es auch irgendwelche andere noch dazu. Ja, genau, also aber wenn ich jetzt. Aber es gibt, aber du kannst zum Beispiel nie, wenn du bei der Deutschen Commerz oder sonst irgendwas, kannst du nie bei der Sparkasse abrufen. Und du kannst auch bei keiner, wenn du nicht in diesem Bankenverein bist, kannst du nie bei der Bank Geld holen, ohne dass du Gebühren bezahlst. Ja, genau, das stimmt. Ja, das stimmt. Aber also das tue ich halt auch meistens. Entweder bezahle ich mit der Karte oder ich habe halt ich hol Bargeld aus meiner Ich Bank, wo hatte ich bin. das, doch, das ist, wenn mir das passiert, passiert mir das meistens, weil ich irgendwo, also mir ist es zweimal passiert und da war ich halt auf Urlaub und da brauchte ich halt Bargeld und ich habe kein Bargeld mitgenommen und dann muss ich halt, das ist relativ viel sogar, ich glaube, für einmal abheben musst du 4 Euro zahlen oder Genau, so. ja, das ist echt eine Menge. Also fürs, Voll, ja. es ist egal, was für einen Betrag du abgibst. Das ist die Spitze, ne? Weil ich habe halt, glaube ich, mich dann dazu entschlossen, weniger Geld abzuheben als zuerst, weil ich nicht so viel ausgeben wollte sofort. Und dann brauchte ich hinterher nochmal Geld. Dann habe ich nicht nochmal Geld abgehoben, weil ich quasi, dann habe ich mir Geld geliehen und das habe ich dann später wiedergegeben. Weil das halt einfach bescheuert war. Also, dass man halt, wenn ich 20 Euro abgehoben habe, muss ich auch 4 Euro zahlen. Das ist halt irgendwie Ja, unverhältnismäßig außerdem, irgendwie. was du meintest, dass man hier angestellt hat, also dass die Bank ja von irgendwas leben muss und Ja. nicht einfach so kostenlos die. Ja, also das stimmt, aber im Normalfall zahlst du einen monatlichen, oder kommt drauf an, aber meistens einen monatlichen Betrag für dein Konto. Also du bezahlst ja dein Konto, dass du ein Konto bei der Bank haben darfst. Ja, das stimmt, aber der Punkt, worauf ich hinaus wollte, war ja quasi, ich bin hier bei Bank A und hole mir Bank bei Geld bei Bank B. Das heißt, Ja, dann ist wenn es mir immer so. Bank, ja genau, wenn mir Bank B kein Geld, also bei dem kein Konto habe, kriegen die ja nichts von mir, aber geben mir quasi einfach nur Ja, Geld. genau, das ist das, ja, das ist Das was ist das anderes. Problem. Da finde ich das auch nicht so problematisch, muss ich sagen. Also, wenn es darum geht, dass man bei einer anderen Bank dann sein Geld abheben will, dann ja, dann kostet es halt Gebühren, meine Güte. Aber gibt es denn irgendwo Gebühren, wo ich dann quasi bei derselben Bank Ja, Geld das abhole? meinte ich ja. Also, Wo ich bin mir nicht mehr, also das ist jetzt wirklich gefährliches Halbwissen, aber entweder es sollte eingeführt werden und es wurde bis heute nicht eingeführt, oder es gibt's bei bestimmten Banken, bei denen es eingeführt wurde. Aber also, dass es schon mal irgendwie eine Idee war, zumindest, das kann ich dir garantieren. Also es wurde auf jeden Fall irgendwie schon mal diskutiert darüber, dass man grundsätzlich Gebühren einfach für eine Bargeldabhebung Ja, veranlagen es gibt auch sollte. die Idee von einer Transaktionssteuer. Ist ja auch nichts Neues, wo du dann für jede Transaktion ja, Yes, ja, das meine ich ja. 0,02% bezahlen musst, Siehst du, und ungefähr. dann würde ich sagen, wenn das durchgesetzt wird, würde ich sagen, okay, fuck off, ich heb einfach mein Geld ab und lage es einfach zu Hause und bezahlt nur bar. Transaktionssteuer würde dich als jetzt selber nicht. Also es sind ja dann keine Ahnung, 0,2% oder so. Interessieren dich als Autonormalverbraucher nicht. Das ist ja dann eher für Börsentransaktionen gedacht, wo dann quasi immense Summen immer in immenser Geschwindigkeit hin und her transagiert wird, wenn du dich wieder erinnerst. Und darum geht es ja so. Also, das würde den Autonormalverbraucher nicht interessieren. Und weiß ich nicht, warum sie nicht eingeführt wird, ist eher so, weil dann die ganzen Börsianer, die auf den. Ja, die Lobbyisten, die dann auf den Kopf springen, die dann sagen, du, die ganzen Arbeitsplätze, weißt du, die Arbeitsplätze sind so wichtig. Arbeitsplätze, Die Jungs. guten Arbeitsplätze. Werden dann leider nicht mehr rentabel sein, die ganzen Arbeitsplätze. Dann stellen wir nicht mehr zwei Börsianer ein, die unser gesamtes Geld Börsian. verwalten und dann müssen die halt leider 5 von ihren 20 Sekretärinnen Ja, entlassen. feuern, das wäre ja dramatisch, nicht? Nee, aber. Ja, also was ich damit eigentlich einfach sagen wollte mit dem, ich finde es an sich cool, Google Pay und Apple Pay, die Dienste an sich sind ganz okay. Also Ja. ich brauche es nicht, ich habe auch kein Handy, was es kann, also lohnt es sich für mich sowieso nicht, aber wenn ich es hätte, da würde ich es vielleicht auch benutzen. Also das wäre jetzt nicht das Thema, aber mir ging es, wie gesagt, eher um dieses Thema bargeldlos. Und es gibt halt wirklich viele Leute, es gibt nämlich auch noch eine andere Seite. Viele Leute haben halt Angst, dass die Banken dann einen noch mehr überwachen, weil wenn es kein Bargeld gibt, dann weiß ja die Bank immer und überall Bescheid, was du bezahlst. Ja, aber Und ich meine, ganz ehrlich, das ist mir sowas von egal. wenn Erstens. du auf deinem Handy Google Maps benutzen möchtest, Ja, ne, nur mal so ja, zum Beispiel, ja. dann musst du Google bestätigen, dass sie auf deine Standort zugreifen können. Ja. So, und wenn du nicht jedes Mal diese Standortabfrage wieder ausschaltest, nicht jedes Mal müsstest du das machen, dann trackt Google die ganze Zeit deinen Standort. Okay, du Ja. kannst den Standort immer wieder ausmachen, klar, du kannst jedes Mal den Standort ausmachen. Aber musst du jedes Mal wieder anmachen, wenn du so, wenn du wissen willst, wo du gerade bist oder sonstiges. Dann dauert das immer, weil es wieder suchen muss und sonstiges manchmal. Also ich persönlich mache es nicht aus und ich, es ist schon erschreckend. Da muss ich natürlich auch mich selber mal kritisieren. Das sollte man vermutlich nicht machen. Das solltest du vor allem Aber nicht machen, wenn du Akku sparen willst. ja, wenn ich Akku sparen möchte, aber mir ist das meistens relativ egal und ich komme dann halt hin und wieder mal, also inzwischen habe ich die Nachrichten ausgemacht von Google. Aber da kam halt immer die Frage, ja, wie findest du denn deine Schule? Wie findest du denn den Bäcker, bei dem du gerade warst? Wie findest du denn den Reichelt, bei dem du gerade warst? Wie findest du denn, was weiß ich, was weiß ich, weiß was Ja. ich? Das Theater oder sonstiges, fragt sich dann halt jedes Mal und ja, das ist ja dann auch genau das Gleiche. Ich meine, dann weiß halt Banken, wo du jede Zeit einkaufst. Also das glaube ich, ich glaube, das ist glaube ich das, klar, ist es etwas, was man definitiv nicht unterschätzen sollte und da es werden viel zu viele Daten gesammelt und das ist auch eigentlich ganz, ganz schlecht. Aber ich glaube, das ist halt Ja, weißt du, das sagt man immer so, aber ist das wirklich so schlecht? Solange, also ich meine, wenn du jetzt irgendwie einkaufen gehst beim Edeka und du dir irgendwie zwei Schrippen und ein Croissant holst und die Bank ja. weiß davon, ist das jetzt irgendwie so? Ja, vor allem die Bank weiß ja dann nicht mal, die Bank weiß so, dass du einen Betrag von 12 € ausgegeben hast. Ja. Die Bank weiß An nicht, was du Rewe. damit Ja, gekauft genau. hast. Das sowieso. Naja, es kommt halt drauf an. Wenn du jetzt, also, wenn du jetzt zum Nein, Friseur die. gehst, naja, wenn du jetzt zum Friseur gehst beispielsweise, Ja, dann weiß er, okay, du okay, hast dir die Haare aber. geschnitten oder Oh, gut, gefärbt oder was und immer. wenn ich zur Apotheke gehe, sehen sie, okay, der Typ ist entweder krank oder hat auf alle Fälle oder einer in seiner Umgebung ist krank. Gut, das sieht man aber. Es ist jetzt nicht so, dass er weiß, was für Produkte ich gekauft habe. Also, sie sehen ja nicht, dass ich die nächste Hämorrhoidencreme gekauft habe, zum Nicht. Beispiel. Nicht direkt, aber selbst das würde mich eigentlich nicht jucken. Also ich meine, sollen die doch wissen. Und was sie damit anfangen. Weiß ich nicht. Nee, also ich will nicht, dass jeder aufguckt. Also, ich finde das irgendwie ein bisschen Du makaber, bist für dass die die Leute ein. Ja, aber du bist für die per anonym. se, Die kennen dich ja ja, aber dass nicht. du per se direkt. Also, dass du quasi nicht hinter jemandem vorgehst, weil er was gemacht hat, sondern weil er was machen könnte, so präventiv. Ja, präventiv, das ist dann schon eher das Da, Schlimmere. das ist so das Makabere daran. Es geht ja, es interessiert ja niemanden, was ich mache. Es ist Ja, vor das allen Dingen, Kaufverhalten vor ist allen Dingen geht es, interessant. genau, vor allen Dingen geht es darum, wo ich einkaufe, was, wie so und sonstiges und das wird dann weiterverkauft. Aber auch das, Aber auch also ich das, finde. was ist daran denn jetzt schlimm? Also, jetzt wissen die, was dein Kaufverhalten ist. Sagen wir mal, die haben jetzt dich irgendwie 5 Jahre Das ist lang studiert. sogar teilweise das Gute, dass ich merke, zum Beispiel, wenn ich Eben. auf Seiten gehe und dann immer wieder mir quasi so, also YouTube-Videos, teilweise ist es ultra annoying, Ja. Algorithmen. Also ich habe auf ein Video irgendwann mal geklickt und dann schlägt er mir halt 20.000 Mal, ich habe es Ja. 2 Minuten reingeguckt und dann schlägt er mir, was weiß ich, an. Ich weiß, mir fällt ganz blöde Beispiele, weil ich das letztes nicht mehr gemacht habe. Weil ich auch nicht so einer bin, der dann quasi, oh, es gibt das nächste Bullshit-Video, das muss ich unbedingt angucken. Das ist dann Ja. nicht so, aber wenn ich, keine Ahnung, mal irgendwann mir ein Fortnite-Video angeguckt habe, ach ja, das schreibe ich immer noch. Ich habe mir, ganz früher habe ich mir Fortnite-Videos von, da war es noch ganz, ganz neu, von Muzang angeguckt, weil ich dann quasi bei ihm immer die TF2 oder die Overwatch-Videos geguckt habe. Und dann auf einmal kommt bis heute teilweise noch das. Hier, du hast ihn mal vor so und so viel Zeit geguckt, guck ihn doch jetzt noch mal. Fortnite Victory Royale. Und ich mir denke so, erstmal der Titel ist absolut Clickbait. Plus Ja. das Thumbnail ist so 0815, da weiß ich, das Video ist vermutlich ziemlich inhaltslos. Um Ja gut, niemanden was aber anderes kommt. du darfst es, also du darfst ja nicht so einseitig sehen. Andererseits, also mir persönlich werden auch manchmal richtig schöne, richtig gute Videos Mir, vorgeschlagen. ja, na, aber hauptsächlich werden mir tatsächlich Videos angeguckt, die ich bereits geguckt habe. Ja, das kommt auch sehr, sehr oft vor. Aber du darfst ja nicht YouTube mit Banken vergleichen. Also ich meine, YouTube, ja. Naja, okay, nein, also ich sage nur, es funktioniert schon, klar, Statistiken rausführen funktioniert schon, aber ich Ja. muss sagen, ich muss ja nicht, also, warum werde ich nicht vorher gefragt, einfach? Dann, okay, ja, meinetwegen, kannst du für statistische Wesen das da machen, aber ich finde es halt einfach. Immer zu machen und zu machen und zu machen, irgendwie ein bisschen makaber, ehrlich gesagt. Und dann vor allen Dingen, um dann davon Rendite zu machen, das geht ja dann nicht Ja, nochmal. natürlich, die profitieren davon, aber jetzt grundsätzlich gesprochen, jetzt weg von YouTube, wenn Banken von dir das Kaufverhalten tracken und das an irgendwelche Firmen weiterleiten, die damit was anfangen können und die vielleicht, keine Ahnung, irgendwelche Angebote schicken, dass du das und das günstiger kriegen kannst oder irgendwo da Rabatte sind und bla bla, dann fände ich es eigentlich toll. Also wenn die Produkte passen, wenn ich sowieso das Produkt kaufen wollte Ja, aber und ich ich das wäre, irgendwie. also ich meine, für Werbung bin ich jetzt nicht so unfassbar angetan. Also Also ich doch eben, meine. ich persönlich schon, wenn es Werbung ist, die auf mich zutrifft und die auch für mich einen Mehrwert hat, dann bin ich dafür offen. Aber das ist vielleicht auch nur eine persönliche Einstellung. Ja, aber es gibt selten quasi, also wenn ich was finde, dann finde ich es meistens von Newslettern, die ich abonniert habe, interessant finde, YouTube-Videos, die mir. Also oder generell Multimedium, es ist nicht nur YouTube, sondern es kann tatsächlich auch irgendwo mal erwähnt werden in einem in auch teilweise in den Nachrichten oder sowas. Ich mir denke, ey, das ist eigentlich was ganz Cooles, was ist das, was eigentlich? Dann, ey. Oder halt, wenn mir irgendwer Mumm-Propaganda oder sowas, da kriege ich eigentlich das hin, was mich interessiert. Und nicht aus wirklich Effizienz. Werbung. Also da ist, glaube ich, so, keine Ahnung, Ja, aber ich Werbung, glaube, da. Werbung in zum Ja. Beispiel so Werbevideos in YouTube oder sowas, da finde ich teilweise relativ unterhaltsam. Aber das ist ja dann quasi, weil die wissen halt einfach, das ist das Interessensegment, das ist deren Kundenanzahl, dem schicke ich jetzt mal links an. Aber da habe ich ja nichts mit zu tun. Das ist ja eigentlich eine Statistik, wo ich nur, da sehen die mein Alter. Ja. Was übrigens nicht stimmt, weil mein YouTube-Alter, glaube ich, falsch ist. Meins auch, glaube ich. War ja, da bin ich 2 Jahre zu alt. Dann sehen die noch, glaube ich, was sehen die noch, dass ich männlich bin. So, das Ja ist, glaube gut. ich, all das, was die wissen. Und dann sehen halt der Verbraucher da, ja, okay, das ist eigentlich meine. Also, und ich interessiere mich, der Typ macht Video über Gaming. Ich interessiere mich für Gaming. So, und dann sagen die, okay, der macht Strategie. Keine Ahnung, was fällt mir jetzt gerade ein? Was gucke ich denn? Tabletop Simulator gucke ich tatsächlich an. Das ist eins der wenigen Videos, was ich über Gaming noch relativ regelmäßig gucke, weil ich das immer witzig finde. Weil es auch mehr so Human Interaction ist. Dann, das müssen wir jetzt langsam Schluss machen, sehe ich gerade. Das ist der, für den gibt es dann Werbung und da sehe ich dann, oh, das ist interessant. Oder der hat die gleichen Interessen wie ich, deswegen gucke ich den ja. Oh, das ist was ich mir angucke. Das ist viel effektivere Werbung als, keine Ahnung, die nächste, ey, du hast über Vodafone was nachgeguckt. Möchtest du ein neues Handy haben? So funktionieren halt, also Logarithmen und die. Logarithmen? Nein, das ist komplett falsch. Algorithm. Algorithmen. Ja. Das ist halt. Das Problem, glaube ich. Also, es funktioniert halt nicht richtig. Also, ich Ja, meine, aber ja, genau, Amazon ist das beste Beispiel. Ich kaufe ein Produkt und mir wird das Produkt mit einem anderen Produkt angeboten. Die haben das noch nicht gekauft. Kaufen Sie das und ein Kissen dazu. naja, ich habe gut, dass du Amazon ansprichst. Ich habe mal eine Reportage über Amazon geguckt und anscheinend soll Amazon wissen, bevor du es selber weißt, wann du schwanger bist. Das Ja, sollen die predikten können. sowas gibt's Und auch. ich meine, du redest auch gerade die ganze Zeit von heutigen Standpunkt. Und ich würde dir recht geben, die Werbung, die heute teilweise auf YouTube läuft, ist jetzt noch nicht so geil oder auf Instagram oder irgendwelchen anderen Plattformen oder halt generell auch jetzt zum Beispiel im Fernsehen oder whatever. Die meiste Werbung, die man heute bekommt, ist noch nicht so wirklich zielgruppenorientiert. Aber stell dir vor, dass du in 10, 15, 20 oder keine Ahnung, vielleicht irgendwann in der Zukunft, Ja, es aber das ist doch, irgendwann. dann hast du doch ein riesiges, riesiges Problem. Wenn du immer Werbung genau für dich angeblich zugeschnitten kriegst, dann bist du doch in deiner eigenen sozialen Bubble. Aber Ja, so okay, richtig hart. das ist dann jetzt wieder ein anderes Problem, das stimmt. Also, das ist hier dann wirklich, also ich meine, so finde ich das ja noch in Ordnung. Ich meine, klar, es gibt auch, ich glaube, wie viel, 40% der Einnahmen von Amazon sind auch über so Vorschläge von denen. Ja, Also es ja, ja, ja. funktioniert ja auch unter anderem, aber dennoch ist es halt, also wenn du halt immer, wenn jede Gruppe und jeder Ideal nur seine eigene Werbung ist, dann bist du halt, dann kaufst du nur das, was du haben willst, dann bist du halt in extrem in deiner Bubble. Also dann kriegst du nur die News, die du haben möchtest, von am Ja. besten der Seite, die du haben möchtest. Das ist Also auch das ein ist interessantes Thema, viel zu aber. extrem. Aber dann, an dem Punkt, also will ich jetzt auch Ja, irgendwie sollten wir auch langsam langsam aufhören, ja. aufhören. Wir sind uns, glaube ich, einig, dass wir uns uneinig sind. Ja, naja, nicht uneinig, aber ich fand das auch interessant von dir aus, deine Sicht auf die Dinge zu hören. Und damit war das Nummer 1 von Pukdit. Ja, an dem Namen. Ey, warte mal, wo ist der? Ich habe den Namen gelöscht. Hast den Namen gelöscht. Ja, aber hier unten steht ja nochmal. Gott sei Dank. Wollen wir dein Thema jetzt gar nicht aufgreifen? Nee, das schaffe ich nicht mehr. 18 das schaffst du nicht mehr. Dann. Uhr muss ich eigentlich da sein. Gut, dann machen wir das nächstes Mal, wenn da nicht noch ein anderes Thema kommt, was interessanter ist Nee, vielleicht gucken oder so. wir mal. Gut, dann. Ja, Tschüssi. danke fürs Zuhören. Danke fürs Mitmachen. Gerne doch. Tschüssi. Ciao.